Phänomenales. Lehre. Mache dich frei von allem. Was dir da noch verbleiben wird, das bist du selbstständig. Niemand kann sich selbst auflösen. Alle Probleme sollen zu Recht als außer dir vorhanden erkannt werden. Dazu hast du die Lehre zu verwirklichen. Erkennst du diese an, so vergehen auch all diese Schwierigkeiten und werden nichtig für dich.